Petrosino war auf den 145 Meter langen Dampfer Duca di Genova zur Überfahrt nach Italien am 9. Februar 1909 gebucht. Für die Mission hatte man außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Kabine in der ersten Klasse war unter dem Namen Simone Velletri reserviert. Angeblich ein jüdisch-italienischer Kaufmann, der geschäftlich nach Europa musste. Wenige Tage vor der Abfahrt verbreiteten Detectives im NYPD die Nachricht, Petrosino sei erkrankt und solle auf ärztlichen Rat hin bis zu seiner vollständigen Genesung nicht arbeiten. Außerdem deutete man an, er sei außerhalb der Stadt zur Kur. Abgesehen von Petrosinos Familie wussten nur Bingham und einige wenige vertrauenswürdige Polizisten, wo der Detective wirklich war. Petrosino packte zwei große gelbe Lederkoffer und stopfte in einen der beiden seinen 38er Smith & Wesson. Obendrein nahm er Empfehlungsschreiben an den Innenminister in Rom und den Chef der italienischen Polizei mit, sowie ein Notizbuch mit den Namen von 1000 italienischen Kriminellen, deren Status im italienischen Rechtssystem er ermitteln sollte. Laut der Schreiben kam er nur für Recherchearbeiten ins Land, doch Petrosino wusste um die wahre Bedeutung seines Auftrags. Bei sich trug er praktisch, so drückte ein Autor es aus, den Schlüssel, der das Tor zur Einwanderung italienischer Krimineller verschlossen hätte. Doch weder die aufwendige Heimlichtuerei noch die Aussicht auf Zusammenarbeit mit so hohen Stellen erfreuten Petrosino. Er wusste, wie gefährlich sein Auftrag war, und seine Frau und seine kleine Tochter fehlten ihm vermutlich schon, bevor er abreiste. Lieutenant Varkris, der Leiter des Italian Squad Brooklyn, verabschiedete den Detective am Hafen. Der war übelster Laune. Um 4 Uhr am frostigen Nachmittag des 9. Februar ertönte das Schiffshorn, und die Hafenarbeiter warfen den Seeleuten an Bord der Duca di Genova die Taue zu. Schwarzer Rauch stieg aus den beiden Schornsteinen auf, während die beiden Schrauben sich unter der schiefergrauen Wasseroberfläche in Bewegung setzten. Das Schiff dampfte hinaus auf den Hudson und glitt durch das kalte Wasser Richtung Upper Bay. Die anderen Passagiere winkten an der Reling stürmisch den kleiner werdenden Gestalten am Pier zu und eilten dann hinab in ihre Kabinen. Petrosino aber blieb noch lange stehen, den Blick zum Hafen gerichtet. Er war einer der Letzten, die das Deck verließen.